Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tonglys demonstrierte der Direktor des Menschenrechtszentrums des Rates der christlichen Kirche Südkoreas am 2. August vor dem Regierungsgebäude in Seoul für den Schutz der Menschenrechte der entführten DVK-Bürgerinnen. Er forderte die Regierung dazu auf, die Öffentlichkeit über die persönliche Sicherheit der jungen Frauen der DVK zu informieren und ihr Treffen mit den Familien zu erlauben. Und mehr als 30 Organisationen Südkoreas, darunter das Menschenrechtszentrum des Rates der christlichen Kirche und die Kommission für die Landesvereinigung der Advokatenversammlung für demokratische Gesellschaft, bildeten am 26. Juli die Maßnahmeversammlung für die Gewährleistung der Menschenrechte der jungen Frauen des Nordens.